Kapitel 10 – Ein Blick in die Zukunft. Modul 2, Übung 3a. In meinem Vortrag geht es um die Vor- und Nachteile der medizinischen Entwicklung. Ich werde dabei auf die häufigsten Argumente für und gegen die moderne Medizin eingehen und am Schluss ein Fazit ziehen. Ich möchte in meinem Vortrag vor allem auf die sogenannte Robomedizin und auf die Telemedizin eingehen. Beides sind Forschungsrichtungen, durch die Ärzte oder Pflegekräfte durch modernste technische Geräte entlastet oder ersetzt werden können.